komm mit mir zum Souper, es ist ganz in Ordnung. Ehe du in der stillen Kammerlau riechst am Katzenjammer, musst du dich des Lebens freuen, ein fideler Bruder sein. Ballerinnen leicht beschwingt in den langen Saltoletten, fesse dich mit Rosenketten, wenn die Polterlocken klingt. Freundchen, glaub mir, das verlingt bei rauschenden Tönen im blendenden Saal, mit holden Sirenen beim Göttermahl. Da fliehen die Stunden in Lust und Scherz, da wirst du gesunden von allem Schmerz. Soll dir das Gefängnis nicht schädig sein, musst du etwas tun, dich zu zerstreuen. Siehst du das ein, dass ich ein? Siehst du das ein, dass ich ein? Doch meine Frau, die darf's nicht wissen. Du wirst zum Abschied zärtlich sie küssen. Sag's lieber wohl, mein süßes Kätzchen. Nein, nein, ein Mauserl, sage ich. Mein süßes Mausel, süßes Mausel, denn als Katze schleich ich selbst aus dem Hause glich. Und während sie schläft ganz fest, gehst du statt in deinen Arrest mit mir zu dem himmlischen Fest, mit mir zu dem himmlischen Fest. Dich ein als Fremden, Markierener sollst dort du sein, so wird man nichts erfahren können. Willst du? Ach, ich wär schon erbötig. Du musst, denn nur, du musst dir's vergönnen, zur Gesundheit ist's ja nötig. Ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein? Soll mir das Gefängnis nicht schädlich sein? Muss ich etwas tun, dich zu zerstreuen? So kommst du. Wer kann widerstehen? Ja, ich bin dabei. Zum Teufel mit einer Leimsiederei. Ein Souper und heute Winter wie noch keines da gewesen. Schöne Mädchen aus der nächsten Zwang, wirst dort mal lachen und singen. Ein Souper und heute Winter wie noch keines da der Blatt. Schöne Mädchen aus der nächsten Zwang, wirst dort mal lachen und singen.